5, 4, 3, 2, 1. And now, the show starts. Ihr hört Alex mit dem OK Beat. Er ist wieder da. Und diesmal ist er voller Wut. Er hat die Nase voll vom passiven Widerstand. Jetzt schlägt er hart zurück. Er kennt keinen Spaß. Ihm ist keiner gewachsen. Ha, keine Bewegung, Scheißkerl. Dieser Mann schlägt alles kurz und klein. Aber er ist auch kein Kostverächter. Für mich ein Steak, blutig, klar? Er kennt nur ein Gesetz. Sein Gesetz. Ist der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Gensrich. Und hier ist hier Alex von der OKBeat, sondern hier ist Radio Talent vom Weg mit dem OKBeat, und zwar ganz genau mit OKBeat Mango. Das Ganze in der 23. Kalenderwoche und zum ersten Mal Radio Talent vom Weg und zum ersten Mal als Podcast. Hallo, liebe Hörergemeinde. Zwei Stunden lang wenig moderierte Musik heute in dieser OKBeat Mango Sendung. Darum ja auch diese zweite, um wenig zu moderieren. Und mir dabei viel eher ein Gläschen Berliner Weiß mit Schuss einzufeuern. Aber das hier wieder live on tape, das heißt, alle Versprecher bleiben drin, alle Pannen bleiben drin. In der ersten ca. Dreiviertelstunde gibt es Dance Classics, in der zweiten Dreiviertelstunde gibt es deutschsprachige Musik. Das geht von Rio Reiser bis zu den Comedian Harmonists. Und die letzte halbe Stunde wird geswingt. Meine Banknachbarin Tina in meiner Jobcenter-Maßnahme meinte heute sehr treffend: Ich habe heute Morgen einen Knacks gehabt, da habe ich mir einen Keks gekauft. Also wenn ihr genauso anspruchslos seid wie Tina, dann werden euch diese zwei Stunden hier gefallen. Yeah. time is right to let this love begin. You showed me what I should have seen. I heard the words I'd only dreamed. I guess the time is right to let this love begin. On a moonlit summer's night, we watched the ocean rolling in. I guess the time is right to let this love begin. You showed me what I should have seen. I heard the words I'd only dream. I guess the time is right to let this love begin. On a moonlit summer's night, we watch the ocean rolling in. I guess the time is right to let you're the key to my life. Covers the trace of all the tears that I've had to waste, and now I'm missing you so, and I won't let you go away. Stain on the desktop where coffee cup lay, and memories of you forever will stay. The scent of your perfume and the smile on your face will remain. And I never gave up hope when things got me down, but I just bit on my lip as my face began to frown. Cause that was just my pride. You're the key to my heart. to one way ticket to a madman situation. Life in a dream, time does come true. And in my sleep, I think of you. I don't know. pressure for the ceiling. No vacation on immaculate times. Domestic training, a woman's intuition. A love is churning out on factory lines. Commuters converse in satirical signs. No, no news in, no personnel crisis. New indifferent industrial crimes. meter, come to you. Offer me your phone. But I know, yes I know, if I play with you, I'm playing with fire. Play with me. Can't fool me. Play with me. Sha-la-la-la, play with me. Sha-la-la-la, play with me. Sha-la-la-la, play with me. Sha-la-la-la, play with me. I hear that you're an heiress on the block in West LA. Just remember, you don't own me if I decide to play. We'll be right back. take a man who's baking bread. Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne. Some of this sweet, sweet music. It's music for happy people, better believe it. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool than suffer on in silence. Dance, soca dance. Some of this soca beat, this Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray, gather around, we'll jam it night and day. All along the beach, a party in the moonlight, with soca sounds to make the feeling of the tune right. Dance, soca dance, soca

beste Musik nonstop, nonstop, nonstop, nonstop. Unten am Hafen, da sucht sie nach ihm. Sie kann nicht schlafen, das Mädchen Nadine. Wann kommt er wieder und mit ihm das Glück? Vor einem Jahr sagte er, ich komme zurück. Und sie wird warten, ein Jahr und noch mehr. Sie kann nicht vergessen, ist auch so lange her. In ihrem Fenster brennt immer ein Licht. Im letzten Brief, da schrieb er ihr, ich denk nur an dich. Wo wird er jetzt sein? Vielleicht in Hawaii, fährt weiter nach Bombay, Rio und Shanghai. Fenster brennt immer ein Licht. Im letzten Brief, da schrieb er ihr, ich denk nur an dich. Hoch sind die Wellen und tief ist das Meer. Und Wassers verschlungen gibt es nie mehr her. Unten am Hafen, da steht auch Madeleine. Auch ihr schrieb er, nächstes Jahr gibt's ein Wiedersehen. Und beide glauben fest daran, Nadine und Madeleine. Er kommt zurück, nächstes Jahr, da gibt's ein Wiedersehen. Langsam weg, im Fernsehen läuft der letzte Dreck. Erna ist 80 Jahre alt, sie trägt eine Jacke und doch ist ihr kalt. Sie weiß nicht warum, dann kommt sie drauf. Es ist natürlich ein Fenster auf, doch als sie es merkt, Haar, weil das Fenster vorher geschlossen war. Und Lana Pini und Vater. Und hinterm Vorhang steht ein Herr. Lana Pini und Vater. Und hinterm Vorhang steht ein Herr. Verstört, hat sie da nicht ein Geräusch gehört? Sie nimmt sich zusammen, macht das Fenster zu und am Vorhang steht zwei Männerschuh. Sie dreht sich um, will Kaffee machen, da hört sie hinter sich ein gemeines Lachen. Erna P. will Hilfe schreien, doch niemand wird sie hören, denn sie ist ganz allein. Und Erna P. die Mutter. Hinterm Vorhang steht ein Herr. Und der Napini wohnt Bastard. Und hinterm Vorhang steht ein Herr. Der Napini wohnt Bastard. Und hinterm Vorhang steht ein Herr. Hey, du bleibst stehen. That night in May, when the stars were bleib up above. And I pray to keep shoo up your prayer. Shoo up, she's love so before the light. Call me again with all of your might in the still of the night. In the still of the night. Shoo up, shoo up. Shoo up, shoo up. Shoo up, shoo up. Shoo up, shoo up. Shoo up, shoo up. Shoo up, shoo up. Shoo-ah, shoo-ah, shoo-ah, shoo-ah. So before the light, hold me again with all of your might in the still of the night. In the still of the night. In the still of the night. In the still of the sie, hätt ich es halb so schwer, schwer, schwer. Doch

wir sehen, so als wäre nichts geschehen nach der Zeit. Wie viele Jahre ist es her? Wie geht's ihr und was macht ihr nach der Zeit? Du schaust mich an mit dem seltsamen Blick, genauso wie damals beim Gehen. Ich fühle es heiß, du möchtest zurück. Du weißt doch, es wird nie mehr so schön. Früher war alles viel früher, mein Kind, und der Himmel wird nie mehr so blau. Ich liebte dich so, doch ich war damals blind, und heute bist du seine Frau. Frag mich nicht, wie geht es dir? Wie viel kann ich schon dafür, wie es mir geht? Ich sag auch nicht, wie jung du bist, weil sowas nicht ehrlich ist. Du warst schon damals alles andere als kühl, drum schwebst du auch gleich mit der Tür ins Haus. Vorsicht und Täuschung schreit es tief in mir drin. Komm, wir halten uns da besser aus. Und der Himmel wird nie mehr so blau. Ich liebte dich so, doch ich war damals blind. Und heute bist du seine Frau. Früher war alles der Himmel wird nie mehr so blau. Ich liebte dich so, doch ich war damals blind. Und heute bist du seine Frau. So, und jetzt wird die überwiegend unmoderierte Sendung doch mal ein bisschen moderiert. Und zwar muss ich das nächste ansagen, die Comedian Harmonists. Ich bin immer einen Umweg zu diesen alten Stücken aus den 20er, 30er Jahren gekommen. Meine Mutter war ein Fan von Max Rabe und seinem Palastorchester und hat mir dann irgendwann mal eine CD von dem mitgegeben zum Anhören und auch zum Überspielen auf Kassette. Damals war das noch so. Und ich fand das ja ganz nett und die Songs ja auch ganz schön, aber ich dachte dann, naja, die Originale waren sicherlich besser und ich stehe dann eher auf die Originale als auf eine schlechte Coverversion, egal ob sie nun von Max Rabe ist oder von irgendjemand anders. Ich stehe einfach auf die bessere Version und insofern waren dann die Comedian Harmonists mit ihren Aufnahmen aus den 30er Jahren, 20er, 30er Jahren doch meistens besser. Und so bin ich dann an die Comedian Harmonists gekommen und über die dann halt zu den Jazz-Sachen, wobei dann noch was anderes mit einer Rolle spielt. Zu DDR-Zeiten haben wir uns im Fernsehen nur einmal in der Woche DDR-Fernsehen auch angeschaut, und zwar am Montagabend. Da lief nämlich ein alter UFA-Spielfilm, so mit Heinz Rühmann und Hans Albers und Marika Röck und sowas. Und daraufhin hat man dann auch mal irgendwann in den frühen 80er Jahren, naja, Ende der 70er, vier Schallplatten herausgebracht Filmhits aus der Flimmerkiste. Daraus werden wir auch später noch was hören, wo dann diese ganzen Hits von den Herrschaften auch zu hören waren. Und das swingte dann schon bei Peter Igelhoff zum Beispiel. Aber viele andere Sachen eben dann auch. Also gibt's dann so, bin ich quasi vor 20 Jahren mal drauf, nee, vor 30 Jahren mal aufgestoßen auf diese alten Sachen und dann vor 10 Jahren nochmal. Und so kam ich dann über diese beiden Sparten zum Jazz. So, jetzt kommen wir den Harmonisten und dann jazzen wir langsam los. Veronika, Veronika, Veronika, der Letz ist da. Veronika, der Letz ist da. Die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verletzt. Veronika, der Spargel will. Ach du, Veronika, die Welt ist grün. Zum Lass und Sing, die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Netz ist da. Lacht, Jüngling spricht, Fräulein wollen sie oder nicht, draußen ist Frühling. Der Poet Otto Licht hält es jetzt für seine Pflicht, er schreibt dieses Gedicht. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen talala, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Ach du Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Welle ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der guten Großmama, Veronika, der Lenz ist da, da, da, da, da, da. Sie sollen verlangen, der Lenz ist da. Oh, Veronika, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Oh, Veronika, Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Welle ziehen. Sogar der liebe gute alte Großpapa sagt zu der lieben guten alten Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Sprechen ein Bier. Wir sind von Kopf bis Fuß auf Liebe Treu sein und bleiben, das kann ich leider nicht. Wir sind von Kopismus auf Liebe eingestellt, denn das ist unsere Welt und sonst gar nicht. Thank you. 1907 eine Band aus dem Dritten Reich, die 1933 gegründet wurde auf Geist von Goebbels und die als einzige reine Studioband existieren sollte, die also nur eine Handvoll Auftritte dann im Haus des Rundfunks hatte vor Publikum und die eben Swingmusik spielen durften, halt meist ja sieben Leute, deshalb der Name Goldene Sieben, häufig von Peter Igelhoff die Stücke arrangiert, meistens auch noch dann eher mit am Gesang oder am Klavier oder so. Aufnahmen gab es bis 1941, dann wurde diese Band, diese Gruppe aufgelöst oder diese Besetzung und es wurden keine Jazzstücke, keine Swingstücke mehr eingespielt. Noch bis, naja, etwa Anfang 1943 wurden dann auch noch diese Musik im Radio im Deutschen Reichsrundfunk gespielt. Dann flogen auch diese aus dem Programm heraus. Thank you.

zwischen der goldenen Sieben, das waren einmal Miles Davis und sein Orchestra und danach dann vor dem letzten, das war dann Miles Davis. Das war's schon wieder für heute mit Okabit Mango in der 23. Kalenderwoche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wer einen am Samstag ein bisschen Zeit hat, jetzt am 9. Juni. Ich mache wieder einen Kiez-Spaziergang. Treffpunkt ist in der, vor der, nicht in der, vor der Meldestelle, damit ihr euch bei mir melden könnt. Pappelallee, Gedanziger Straße. Das könnt ihr nachlesen auf meiner Homepage www.rolfgensreich.de.tl. Der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Gensreich sagt tschüss und see you later. Und ich wünsche euch, wie gesagt, eine gute Woche und ich höre auf mit Buddy Goodman und Ray Conniff. Bis dann, tschüss. To the sweetest gal in town. Thank you. Oh.